Schon in den späten 1950er Jahren sprach der amerikanische Soziologe Philip Reef davon, mit Freud sei das Bild eines psychologischen Menschen entstanden, das seinen Siegeszug antrete. Diesem Bild zufolge liegt das Eigentliche im Verborgenen, im Inneren des Einzelnen, in seinem Unbewussten. Die Grenze zwischen den psychologischen Problemen des Einzelnen und politischen Problemen aber sei unscharf angesichts der Entfremdung, schrieb der Philosoph Herbert Marcuse in seinem Buch »Triebstruktur und Gesellschaft«. Das saugte die Studentenbewegung auf und versuchte, wie Marcuse, Freud mit Marx zu verbinden. Den Blick auf den Einzelnen und auf die Gesellschaft. Als krank galten beide. Daher brauchte es eine doppelte Befreiung, politische Veränderung und persönliche Befriedigung. »I can get no satisfaction«, sangen die Stones. Nach Befriedigung suchte man. »All you need is love«, sangen die Beatles. So fand man sie. Mehr brauchte man nicht. Hatte Freud gedacht, das Ich solle die unkultivierten Ansprüche des Es zähmen, wie der Reiter sein Pferd, so dachte man nun an ein Ich, das dem Es genügen und dessen Wünsche genießen sollte. Vor allem die sexuellen. Das Es, meinte Freud, ist impulsiv. Es sucht nach privater Lust und gerät so in Konflikt mit der Zivilisation. Also muss man die Regeln der Zivilisation ändern, folgten die aufmüpfigen Studenten. Anstelle von Freuds Formel »Wo es war, soll ich werden«, propagierte die Körperpsychotherapeutin Gerda Beusen »Wo ich war, soll es werden«. Das Ich wurde damit selbst hedonistisch. Diese Umwertung des Ich als Befreiung gedacht, aber passte zum Wandel des verpönten Konsumkapitalismus selbst, der Freiheit nur als die vollkommen private Freiheit der Wahl auf dem Markt versteht. Die Kinder von Marx und Coca-Cola wollten und sollten ihren unbewussten Wünschen folgen, wo Überfluss auf Absatz wartete. Das Ich sollte dazu die Erlaubnis geben und nicht die Wünsche des Es sublimieren. In den 1980er Jahren sprach der Jugendforscher Thomas Ziehe von einem neuen Sozialisationstyp der Jugend. Dieser war ein Narzisst, der den Verlockungen des Konsums nachgab, sich nahm, wonach ihn verlangte und das Zwanghafte der autoritären Persönlichkeit des Lieblingsfeindes der Studentenbewegung hinter sich gelassen hatte. Sein Ich frönte einem Kleinkind gleich, einer auf sich selbst bezogenen Lebensweise. Aber es litt auch an der Frage, wer bin eigentlich ich? Seine neue Ethik war die Ethik des Machbaren in einer sich entsolidarisierenden Welt. »Ich tue etwas für mich«, hieß deren neue Gebetsformel. »Ich tue etwas für andere oder gar für die Gesellschaft oder für die Befreiung der Völker Indochinas«, solche Formeln waren Vergangenheit. Die Welt bot immer weniger Sicherheit, weder materiell noch ideell, und so war der Einzelne zwangsweise mehr auf sein Ich zurückgeworfen. Handle stets so, dass du dir selbst das Gesetz deines Handelns gibst. Das Ich, schreibt der Soziologe Ulrich Bröckling, wurde nun zum Projekt. Die Arbeit an einem fluiden Ego, das flexibel ist, sich selbst ins Gleichgewicht bringt, jede neue Anforderung meistert, Selbstmanagement praktiziert, wie sich eine neue Therapieform in der Sprache der Wirtschaft nennt. Der Mensch der New Economy führt sein Ich als Unternehmen seiner selbst. Dort ist angekommen, was als Befreiung von Zwang begann.